Without the Holy Spirit, ohne den Heiligen Geist, Jesus could do not here on earth. Konnte Jesus hier nichts auf Erden tun. The Holy Spirit and Jesus, you cannot separate them. Der Heilige Geist und Jesus, du kannst sie nicht voneinander trennen. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. They are one. Sie sind eins. No one can separate them. Niemand kann sie voneinander trennen. It is not the Holy Spirit and Pope. Es ist nicht der Heilige Geist und der Papst. It's not the Holy Spirit and Mary. Oder der Heilige Geist und Maria. It's not the Holy Spirit and angels. Oder der Heilige Geist und Engel. Or the Holy Spirit and Muhammad. Oder der Heilige Geist und Mohammed. All these, they are all demonic. Die sind alle teuflisch. They are not of Christ. Sie sind nicht von Christus. It's only the Holy Spirit and Christ. Nur der Heilige Geist und Christus. Amen. Amen. So if you hear the Holy Spirit in different places, you see, you have to prove it. Wenn du den Heiligen Geist hörst, musst du prüfen, welcher Heilige Geist gemeint ist. Because people use it a lot. Denn viele Leute benutzen das einfach so. We have to know who is speaking. Wir müssen wissen, wer spricht. Who is speaking through these people? Wir müssen wissen, wer durch diese Leute spricht. Is it the true Holy Spirit or the fake? Ist es der wahre Heilige Geist oder falsche? Amen. Amen. If it is not Christ, it is not the true Holy Spirit. Wenn es nicht Christus ist, ist es nicht der wahre Heilige Geist. And also, we talked about that was on Sunday. To beware of those that reject the Holy Spirit. Und wir haben auch am Sonntag darüber gesprochen, dass wir uns in Acht nehmen sollen von den Leuten, die den Heiligen Geist verweigern. Beware of them. In Acht nehmen von diesen Leuten. Because without the Holy Spirit, there is no salvation. Denn ohne den Heiligen Geist gibt es keine Errettung. Without the Holy Spirit, there is ohne no Heiligen salvation Geist gibt es keine Errettung für Kinder Gottes. For anybody. You can never be saved. Du kannst niemals errettet werden. That was why Jesus was bothered when the Holy Ghost was called Beelzebub. Deswegen hat Jesus sich Sorgen gemacht, als der Heilige Geist wie hat es Jesus gekränkt, als der Heilige Geist der Teufel genannt wurde. You know, he said, if you sin against the Son of God, wenn du gegen den Sohn Gottes sündigst, da gibt es Vergebung. But there is sin against the Holy Ghost, there aber die Sünde no gegen den Heiligen Geist, da gibt es keine Vergebung. Why? Because sin against the Holy Ghost. Weil die Sünde gegen den Heiligen Geist. If you believe that the Holy Ghost is based on Satan or demonic power, that is Beelzebub. Wenn du glaubst, der Heilige Geist teuflisch ist, kannst du niemals errettet sein. Amen. Amen. The Holy Ghost is holy. Der Heilige Geist ist heilig. And that is why it's called the Holy Ghost. Deswegen ist hier der Heilige Geist. Amen. Praise the Lord. And we also talked about, I'm just talking about a little bit of the Sunday's message, amen? He prophesied the coming of Jesus, that is the Holy Spirit. Der Heilige Geist hat das Kommen von Jesus Christus vorhergesehen. Notice the topic, that is the Holy Spirit and Jesus. Der Heilige Geist und Jesus, the Holy Spirit prophesied the coming of Jesus. Der Heilige Geist hat das Kommen von Jesus Christus hervorgesehen. Und die Geburt von Jesus hat er vorgesehen. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Spirit is for what man calls impossibility. Der Heilige Geist ist für das Unmögliche zuständig. If it is not, if it is possible with man, we know that it is not the Holy Ghost. Wenn es möglich ist mit den Menschen, dann weißt du, dass es nicht der Heilige Geist ist. Whatever the Holy Spirit is in charge of. It is always impossible for man to do. Das, was der Heilige Geist handelt, ist unmöglich für den Menschen. Praise the Lord. Halleluja. We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist. It was the Spirit that prophesied the coming of Christ. Es ist der Geist, der das Kommen von Jesus Christus vorherbestimmt hat. And number two, he conceived Jesus in Mary's womb. Und er hat Jesus in Marias Schoß gebracht. He conceived Jesus in Mary's womb. Er hat Jesus in Marias Schoß gebracht. Praise the Lord. Halleluja. You know, womb. We all have womb. Wir alle haben einen Schoß. Amen. Amen. There is what is called spiritual womb and the physical womb. Es gibt einen geistlichen Schoß und einen physischen Schoß. You know, for somebody to be pregnant. Damit jemand schwanger ist. You have to have a womb. Musst du einen Schoß haben. And you know, the Bible called the ground. Die Bibel nennt auch die Erde einen Schoß. Amen. Where you plant seed, wo man Samen pflanzt, wo etwas wachsen kann. There's a baby going to be born there. Amen. Ein Baby kann dort wachsen. Praise the Lord. Schoß. And that is why we are to know through this very womb, we are to know that we also have womb, spiritual womb. Deswegen sollten wir erkennen, dass wir halt auch einen geistlichen Schoß haben. If you are meditating, you see, we have a womb that we use to meditate. And that womb, once you are meditating, you are sowing seed into that womb. Wir haben einen Schoß, mit dem wir über Gottes Wort nachsinnen. Und wenn wir über sein Wort nachsinnen, sehen wir Samen in unseren Schoß. Once you are praying, different ways we pray. Amen. We have different ways we pray. Wir haben verschiedene Arten, wie wir beten. We meditate. Wir sind nach. We sing praises wir singen unto the Lord. Für den Herrn. Amen. Where we are even studying, reading the Bible. Wir die Bibel lesen. Amen. Amen. Where we even come to church. Wir zur Gemeinde kommen. You see, you are sowing seed. Wir sehen Samen in unser Herz. Amen. Amen. You are sowing seed somewhere. Amen. Amen. And that is why Jesus said, He said, whatever you leave for my sake. Hundertfach. Because Jesus, was immer he's going to grow. Um meinetwillen zurücklässt, wird hundertfach zurückkommen. Amen. Wächst. We are in Joshua. Today we will not go there. And also we have to know that if something goes into the womb, there's always a result. Wir sollten wissen, dass wenn etwas in diesen in diese Erde, in diesen Schoß reingeht, dann wird es immer ein Ergebnis geben. There's going to be birth. Es wird eine Geburt geben. Amen. Amen. There is result in meditation. Es gibt ein Ergebnis für Meditation. It's a meditate in my word both day and night. That is how you prosper. Wir sollen Tag und Nacht über sein Wort nachsinnen. You see, the result is prosperity. Das Resultat ist Erfolg. Then you see your womb will give birth to prosperity. Dein Schoß gebärt sozusagen diesen Erfolg. Amen. Amen. He did not say work both day and night. Es steht nicht, dass wir Tag und Nacht arbeiten sollen. I'm not saying we should not work. Ich sage, dass wir nicht arbeiten sollen. Let the Holy Spirit direct. Aber dass der Heilige Geist uns leitet. I'm not saying we should not save. Ich sage, dass wir nicht sparen sollen. Let the Holy Spirit direct. Sondern der Heilige Geist soll dich leiten. You see, put God as number one. Let him be Gott no, muss die Nummer if eins he sein. Is the head, he wenn er der Kopf ist, the body. Wird er auf seinen Körper Acht geben. You know, we always put him at the end. Aber oft ist Gott immer das Ende. If people are going to bless the house of God, it's the house Gottes of God we even write at the end. I can remember my husband and myself then. Wenn wir das Haus Gottes segnen wollen, ist dieses ist der Betrag immer sozusagen am Ende unserer Ausgabenliste jeden Monat. If we want to, then we write out things we want to do through the month. This, but we buy this, we do the pay the house rent. Then sometimes when we are even going to church, they invite us, then we can even write it on the down, put maybe 10 euro or 5 euro. Amen? Amen. It is so wrong. Das ist aber nicht richtig, dass das sozusagen am Ende der Liste steht, am Ende der ganzen wichtigen Sachen steht. It is not because you are coming here. Es ist nicht, weil wir hinkommen. Amen? Amen. When I started blessing the house of God, I was not going to any church. Als ich angefangen habe, das Haus Gottes zu segnen, bin ich nicht zu einer Gemeinde gegangen. That you don't go to church does not mean you don't bless the house of God. Nur weil wir nicht zur Gemeinde gehen, heißt nicht, dass wir nicht Gottes Haus segnen sollten. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. People think that okay, what's I'm just at home, you know, you cannot change the truth. Leute denken, wenn man nur zu Hause ist, dann muss man nirgendwo hingeben, aber man kann die Wahrheit nicht ändern. You see, I was at home, but I listened to the message. Aber ich habe mir Predigten angehört von Leuten. Because I can see the truth. Weil ich die weiter sehen konnte. Then I blessed the house of God. Und habe ich das Haus Gottes gesehen. You know, and there was somebody that was always. She said, "What I'm experiencing, what the Lord revealed to me." She doesn't experience such things. Und ich hatte eine Bekannte, die immer gesagt hat, das, was du mit dem Herrn erfährst und diese Beziehung, die du mit ihm hast, ich habe diese Beziehung nicht mit ihm. She says she doesn't go to church. Ich gehe nicht zur Kirche. But she's at home. She watches them. Zu Hause und sie hört sich halt auch Predigten an durchs Internet oder im Fernseher. You see the difference between this lady and myself. Aber der Unterschied damals zu mir und dieser Frau James, the book of James. War Jakobus. Amen. Amen. Let's go to the book of James. Jakobus. The book of James. James 1. Like, who was eins? Amen. Amen. From verse 22. Who was eins? He said, but be ye doers of the word, and not hearer only, deceiving your own selves. Can you see the difference? Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. You know, God is no respecter of any person. Gott bevorzugt niemanden. If you do it, if you believe like Abraham, wenn du so glaubst wie Abraham, kriegst du die Ergebnisse von Abraham. Amen. Amen. If you believe like Saul, like King Saul, you get the result of König Saul glaubst, wirst du die Ergebnisse von König Saul bekommen. It's as simple as that. So einfach ist if das. You believe like David, you get the same result like David. He is no respecter of any person. Er bevorzugt niemanden. His truth is already fixed. Seine Wahrheit steht schon. And no one can change it. Niemand kann das ändern. Amen. Amen. Religion wants to change it. Religion will das you ändern. You know, you want to change it. Du selbst willst es vielleicht ändern. You're trying to change it, it will not work. Aber es wird nicht funktionieren. Because it is like electricity and copper. Es ist wie Elektrizität und Kupfer. Gold, es kann nur durch Kupfer geleitet werden, durch Kupferrohre und nicht durch Holz. Amen. Amen. That's how he made his own system. Das ist sein System. That we need to follow. Und wir müssen uns diesem System untergeben. He said, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own self. People think they deceive the pastor. Leute denken, sie können den Pastor nicht or you deceive God. Oder you are deceiving yourself. Gott betrügen, aber du you are the one Satan will be stealing from. Du bist derjenige, von dem der Teufel steht und tötet und zerstört. Amen. Amen. You know, maybe the 100-year-old, whatever you are, the Lord said, bless his own house with. And you are not doing it. That money, you know, if you still add it to whatever you want to do, it's not still enough. Und selbst wenn du dir das Geld dann halt nicht in die Gemeinde gibst und es dann doch für dich selbst benutzt, wird es immer noch nicht reichen. It's not still enough. Es wird niemals reichen. Amen. Is it not better to hear the voice of God? Ist es dann nicht besser, direkt auf die Stimme Gottes zu that hören? That you can hold him responsible. Und ihn alles übergeben. I said, you said, the Lord, I believe you. Sag, ich glaube dir, Vater. I believe you, you know. I trust you. Und ich vertraue dir. And I know you never fail. Und ich weiß, dass du nicht versagst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, I was blessing the house of God. Ich habe Gottes Haus gesehen. And this lady she was so attached to her money. Sie war sehr abhängig von ihrem Geld. And she was always complaining. Und sie hat sich auch sehr oft beschwert. And nothing was working for her. Und nicht, das funktioniert für and sie. You know, she came here to visit us. She said nothing is working for her. Upon all she listened to. Then, you know, when I heard her complain about money, how her pastor, she was not coming here in the church. She was going to another church, a church in Dusseldorf. How her pastor said she should, they should bring their kindergarten. So I said, then what do you do? What did you do? She said, I will listen to that man. You don't even know me. Then I knew immediately why it was not working for her. Und sie hat nicht, also als ich dann halt die Gemeinde geöffnet habe hier, ist sie aber nicht zu unserer Gemeinde gekommen, sondern war bei ihrer eigenen Gemeinde. Und ich habe dann halt einmal mitgekriegt, wie sie darüber sich beschwert hat, dass ihr Pastor verlangt hat oder gepredigt hat, dass selbst wenn man nur Kindergeld empfängt, dass man selbst von dem Kindergeld was abgeben kann in die Gemeinde. If you und, are receiving from social, you see, he said, selbst wenn du Hartz IV hast oder selbst wenn du Arbeitslosengeld hast, selbst von diesen Einnahmen, die ja auch Einnahmen sind, etwas geben kann. The Lord does not want to take anything from you. Und die Frau hat das halt nicht verstanden und hat sich halt sehr krass darüber beschwert. If you look at Elijah, for example, wenn du dir Elijah beispielsweise you know, anschaust, Elijah, it was as if you want to kill the widow woman. Es sah so aus, als ob er diese Witwe töten möchte. Amen. Give me your last food. Gib mir dein letztes Essen. Amen. The food you wanted to eat, you and your son. Du essen wolltest, du und dein Sohn. Today it will come out everywhere. The pastor want to kill a widow woman. instead of him to give. God's system is so different. Das System von Gott ist from aber the anders. System until we understand that we can never get it. Erst wenn wir das verstehen, können wir ihm nachfolgen. Acts 20, he says it's more blessed to give than to receive. Geben ist seliger als nehmen. I don't like it. But das gefällt mir auch nicht. I don't like it. Just like you don't like it also. Genauso, you're not the only one that don't like it. Ihr seid nicht die Einzige, die es nicht gefällt. But I know that is the truth. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. We want everybody, but it is not me. I'm not God. Amen. Ich bin nicht Gott. He said, you know, it's word that yea and amen. Sein you cannot Wort, change the ja, truth. Amen. Du kannst die Wahrheit nicht verändern. You see, whatever you want, you love, give it to him to keep. Was immer du liebst, musst du Gott geben. He's the only one that can keep something that not thief can come there. Denn er ist der Einzige, der das beschützen kann, was du ihm gibst. You know, if somebody want to become the best, I don't know, tennis player or whatever player. And meanwhile, you are not even putting God first. You are deceiving yourself. Wenn du das, was du tust, auf hohem Niveau tun willst, aber das nicht Jesus Christus übergibst, musst du dich nicht wundern. What you are believing God for, das, was wir Gott anvertrauen, kann nur Gott tun. And he said, this is how you can get it. Und er sagt uns, wie wir das and tun you are saying no. Und wir sagen aber nein. It's like when doctor writes medicine for you. Es ist so, als wenn der Arzt it 5 days in dir Medizin verschreibt und sagt, du sollst 5 Tage davon and essen, aber du isst nur 3 Tage oder gar and nicht. Is working. We don't blame the doctor. Da kannst du nicht den Arzt dafür so schuldig machen, dass das Medikament nicht funktioniert hat. Amen. Genauso ist es auch mit Gottes Praise System. The Lord. Halleluja. His system is so sein strong. System ist fest. You know, the system of this world das System dieser Welt is you receive, that is plus. Ist nehmen, ist plus. But in Christ's world, it is give that is multiplication. Aber im Königreich Gottes plus. Ist das Geben, noch nicht mal plus, sondern Vervielfachung. You know, people will say, who will take care of me? Und Leute sagen, wer passt dann auf mich auf? Without Christ, it is true. Ohne Christus take care of you? Muss man he said, sich come fragen, unto me. Wer passt auf mich auf? I am the one. That aber is how you can come unto me. Jesus sagt, ich passe auf euch auf. Amen. Amen. How you can come unto me is you believe me. Indem wir an ihn glauben. If not, you are just wasting your time. Also you are deceiving unsere Zeit yourself. Und machen uns was vor. Amen. Amen. You know, when somebody is pregnant, it takes time. Wenn jemand schwanger ist, dann braucht es Zeit. Amen. Amen. Sometimes 9 months, sometimes some. I heard some a year and a half, 2 years. So in Africa, that's Africa. Not yet. Yes, 9 months. Manchmal braucht es länger. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, I heard somebody in Africa 3 years, was pregnant for 3 years. Wow. I like her gave birth. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 23 said, for if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man holding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way and straightway forgetting what manner of man he was. But whosoever looketh into the perfect law of liberty, that's Christ's gospel, amen. Das Evangelium von Christus. Gospel of freedom, liberty is freedom, amen. And continue therein. You continue, not just once. Weiterhin da, amen. Weiterhin. It's not last month, then this month, no. Amen. The slightest thing is happening, but it will not affect your house rent. It will affect your blessing, the house of God. Bei der, which is more passiert, important? Wird es direkt dein Geben beeinflussen, aber deine Miete oder deine anderen Sachen, deine Ausgaben wird es nicht beeinflussen. I know it was, if you don't even bless, if you don't bring here, I don't even care because God, you know, Christ always, there's always out of rock, he brought out water. Aber mir geht es nicht darum, dass hier hingegeben wird, weil Gott versorgt. Aus Stein, aus einem Fels hat er Wasser hervorgebracht. Look at how, you know, the blessing of the Lord is coming here and there. The favor is coming. Des Herrn. To us. Kommt zu just uns. Like that. Einfach so. That somebody just heard that you something happened. My sugar mother is dead. I will pay the ticket. 1,000. The other one wanted. The other one said he's planning his own. The other one again. They are just on the line. You see, if you look at his, let us listen to him. Wir sollten dem Herrn zuhören. Let us listen to him. Here he did not say you are deceiving the pastor. Ich sehe nicht, dass du den Pastor betrügst. He said you deceive yourself. Sondern dich selbst betrügst. Amen. Amen. You know, if that widow woman, I thank God he listened to Elijah. Ich danke Gott, dass die Witwe Elijah zugehört hat. Where is it? Is it 2 Kings or 1 Kings? Can somebody help us to? Let us go there a little bit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Kings 6. 2 Könige 6. You know, friends, the Lord, he watches us. Der Herr beobachtet uns. He watches you. Er beobachtet dich. Er sieht dich. And you know, if once you obey one, you know, until you obey one, it will not bring glory. Wenn du den ersten Schritt befolgst, kann er dir auch den zweiten zeigen. If you look at Elijah here, it was, you know, it's the Lord that sent him to the king. Es ist der Herr, der Elijah zum Herrn geschickt hat. And the son of the, look at it from verse 1. Vers 1. Said unto Elisha. Oh, sorry. Let me see. No, it's not there. That's not where I'm going to. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And it should be the. Okay. 1 Kings 17. That's the place. Amen. I have it now. 1 Kings 17. 1 Kings 17. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, therefore, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. You know, here somebody speaking to the king. Hier ist jemand, der zum Herrn, zum König spricht und ihm sagt, dass es jahrelang kein Regen mehr geben wird, bis ich es sage. You know, for them, for you to be bold to speak, to say this is what will happen, you are unshakable. Mutig da zu stehen und sowas zu sagen. So then we can know if we say such thing. Es war krass. Heutzutage konnten wir sowas gar nicht, weil wir haben Angst, dass unser Wort sich nicht zeigt. Aber das, was wir auf Erden sind, ist im Himmel gebunden. You don't even know who you are. Ihr wisst nicht, wer wir sind. Wir unterschätzen uns. And that's why the power of the tongue. Maybe we'll go there later. Amen. Amen. It's so important. Die Kraft unserer Worte ist sehr wichtig. As God's children. Als Kinder Gottes. And the word, then in verse 2. Vers 2. You know, after giving the first word, the first message to the king, then he now, and now something is coming to Elijah again. Als er die Botschaft dem König gegeben hat, kam wieder ein neues Wort vom Herrn. And the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide yourself by the brook Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook. And I have commanded the raven to feed thee there. You know, after one, then the number two is there. Nach dem ersten Schritt kommt der zweite Schritt. And he waited until he obeyed the number two. Then number three is coming. Gewartet, bis der erste Schritt befolgt wurde. Und danach kam das zweite. Es ist ein Prozess. Du verschweigerst, den ersten Schritt zu tun, dann wird der zweite Schritt sich nicht zeigen. Wir glauben aber nicht Nummer 1, sondern wir wollen zu Nummer 5. Wir glauben nur Nummer 1, wir wollen zu Nummer 5, aber es wird so nicht funktionieren. Elijah hier obeyed the voice of God. Elijah hat der Stimme Gottes gehorcht. Und er ist zum Bach Krieg gegangen. So he went and did according unto the word of the Lord. And he went and dwelt by the brook Cherith, that it's before Jordan. Verse 6. And the raven brought him bread, flesh in the morning, and bread and flesh in the evening. And he drank of the brook. Oh, daddy. A place called there for you. Der Ort, in dem Gott dich haben möchte. You know, We walk by side. Aber wir der Ort, in dem Gott uns haben will, ist vielleicht nicht der Palast, sondern ein Bach. You know, a place called there might be even the bush and not another city. Es kann im Wald sein und nicht in der Stadt. We all know we want city. Und wir wollen die Stadt. Amen. A place called there. Der Ort, an dem Gott uns haben will. You know, don't play football. If you are playing football, if I'm playing football to this side, you have to run to that side. You don't run to this side. Amen. You don't run opposite side. The football, you will miss it. Amen. So that is how it is. Wenn beim Fußball beispielsweise, wenn man einen Pass bekommt, muss man auf diesen Pass zulaufen. Man kann nicht in die entgegengesetzte Richtung laufen und hoffen, dass man den Ball dann trotzdem kriegt. Jeder würde doch sagen, bist du blind, hast den Ball nicht gesehen? You see, that is why, you know, yeah, where he tell you to go, to be. Deswegen da, wo wir sein sollen, dort sollen wir sein. It might not be good, you know. Vielleicht sieht es nicht gut aus. In my problem, I even be there. You know, when he sent the disciples to Macedonia, als er die Jünger nach Mazedonien geschickt hat, als er Paulus in Mazedonien geschickt hat, wurde er dort verprügelt. You know, when he told the disciples to cross, to take the boat and cross the sea and go to the other side, they nearly died. Oder als because er of the waves. But that does not zu den Jüngern gesagt hat, dass sie mit dem Boot über den See fahren sollen, sind sie in einen Sturm geraten und sind auch fast gestorben. You know, they don't call upon him. Und haben den Herrn dann angerufen. You know, once he send you, that it does not mean there will be no problem. Wenn er dich irgendwo hinschickt, heißt nicht, dass da keine Probleme sind. Your hearing his voice and obeying his voice is your victory. Aber der Erfolg in dieser ganzen Sache ist, dass du auf seine Stimme gehört hast. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 7, and it came to pass after the brook dried up, because there had been no rain in the land, according to the word of Elijah. Amen? Mm-hmm. There was no rain. Es gab keinen Regen im Land. It was also, you see, the brook dried down. Der Bach ist vertrocknet. And the word of the Lord came unto him, saying, we don't need to remind the Lord. Du musst den Herrn nicht erinnern. Remember me, O Lord. You know that song, when you get to connect your people, remember me, O Lord. Remember me, O Lord. Elijah here did not remind God. Lea, musst du Gott nicht erinnern? Can't you see that the water is going to get Wasser gleich. You can't, you know, you don't need to remind him. Du musst nicht an deine Situation erinnern. Amen. You don't need to remind him. Just praise him. Preise ihn. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 9. Arise, get thee to Seraphah, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman to sustain thee. Praise the Lord. Hallelujah. So he arose and went to Seraphah. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Verse 11. And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in your hand. Praise the Lord. Hallelujah. If you look at verse 9. Verse 9. I thank God that Elijah believed the word of the Lord. Ich danke Gott, dass Elia dem Wort des Herrn geglaubt hat. He did not doubt him. Er hat nicht daran gezweifelt. Heute werden wir zweifeln. We will doubt him. Zweifeln. You see, look at here, verse 9. It says, arise, get thee to Seraphah, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded. I have. It is not I'm going to. Er hat gesagt, ich werde sie. Dazu, something is already waiting for you then. Beten, warum beten wir zum anderen? Ich habe das schon gemacht. Das ist schon vorbereitet. There is a place called there for you. Es gibt einen Ort, der vorbereitet Amen. Ist. Amen. There is a church called there for you. The church you are supposed to be going. Eine Gemeinde, zu der du eigentlich gehen sollst. You know, for some of us, you know, we walk by sight. We don't see our husband, our wife there. Wir entscheiden per sich und gehen dann halt nur zu der Gemeinde, wo ein potenzieller Ehemann oder eine potenzielle Ehefrau für uns wartet. Wie viele Leute sind das denn? Wir beobachten. Praise the Lord. Halleluja. I see they are buying a jacket. Amen. Du hast, ob man eine Jacke kaufen möchte. He said, I have commanded a widow woman there to sustain thee. I've done it. I'm not going to do it. Ich habe das schon vorbereitet. Das ist schon getan. Where he leads, dort, wo er hinführt, dort versorgt er auch. Amen. I have done it. Ich habe schon getan. Don't be afraid of anything. Keine Angst. Amen. It's like our Nigeria journey has done it. Wie unsere Reise nach Nigeria hat er schon getan. Amen. Because everywhere is so just his favor. Denn das everywhere. Ist seine Gunst, sein Segen. Praise the Lord. Überholt you know, uns. Just Amen. Like, you know, from one to another. Don't look at it from one to another. Von einem no need to beg. Zum nächsten Schritt. Und da müssen wir nicht betteln. My son are not a beggar, not a servant. Söhne und nicht Bettler, nicht Knechte. Knechte son müssen never betteln, beg. Aber wir müssen nicht betteln. Amen. Amen. If you keep on begging, you put yourself betteln. In the position of a servant. You can never get anything from the Lord. Stellen wir uns als Knechte, you know your right. Weil der Teufel noch weiß, dass wir unsere Identität und unsere Rechte nicht kennen. Verse 10. So he arose and went to Sarepta. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering a stick. And he called to her. And said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel. And as she was going to fetch it, he came to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in your hand. And she said, as the Lord God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel. And a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. The last food. Das letzte Essen. But this man said, give it to me. Aber der Herr hat gesagt, mach dir keine Sorgen, gib mir das. He doesn't want to take anything from er will dir nichts wegnehmen. That's his system. Das ist sein System. Oh my God. We don't like it, but then we cannot change it. Das gefällt uns nicht, aber das können wir nicht ändern. And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me therefore a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for your son. For thus said the Lord God of Israel, the barren of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Praise the Lord. Hallelujah. And this woman obeyed that voice. Und die Frau hat dieser Stimme gehorcht. He believed it and obeyed. Sie dann geglaubt. And we know what happened later. Wir wissen, was später passierte. This woman's son was sick. Der Sohn dieser Frau ist dann krank and geworden. He obeyed the first voice, und weil sie der ersten Stimme gehorcht hat, to go to the prophet, war sie mutig genug, nochmal zu ihm zu kommen. I said, you know, my son, mein Sohn geht es schlecht. Amen. Amen. The first and then the second. Look at it. And it came to pass, after verse 17, 17. This thing, that the son of this woman, the mistress of the house, fell sick. And his sickness was so sore that there was no breath left in him. And she said unto Elijah, what have I done to, what have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come? You see, he was, you know, here. He's saying, art thou come? Come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son. You know, because he was able to, he obeyed the first voice, he was able to hold him. Weil sie der ersten Stimme gehorcht hat, war sie in der Lage, beim zweiten, to hold God and say, God, beim zweiten I obey Situation zu sagen, ey, das jetzt, die Situation liegt jetzt in deiner Verantwortung, weil ich habe dir einmal gehorcht Und du musst mir jetzt sagen, was, wie es weitergeht. Amen. You see, if you have not even, maybe, you know, if you have not obeyed the first voice. Hätte the er der ersten Stimme nicht gehört. He, you know, the son, this woman and the son could not even be alive. To be, talk less of this, the son now being sick. Wären diese Frau und ihr Sohn gar nicht mehr am Leben, geschweige because denn we are going to eat the last food. Krank. Amen. Später. So now he's sick. After, jetzt so, ist after er krank, some time. Nachdem sie diese Hungersnot überlebt haben. He was able to now go there and say, look at what is happening. Und dann war sie in der Lage zu sagen, ey, was passiert hier? Was soll das? Hilf and, mir. Verse 19. And he said unto her, give me the son. And he took him out of her bosom and carried him up into a loft where he abode and laid him upon his own bed. You know, if you read it, life came back to that son's und das Leben kam zurück in diesen Jungen. Praise the Lord. Halleluja. You know, who gained it? Und wer hat davon profitiert? It's not even the prophet. Und nicht mehr Elia. But this widow woman. Diese Witwe. Amen. Amen. No, he did no lack. Sie hatte keinen Mangel mehr. Amen. And the son was sick and somebody, you know, the Lord have to heal that son. You know, because he obeyed the first voice. Und der Herr hat diese Frau, hat diesen Sohn geheilt. Amen. In dieser ersten Stimme. Praise the Lord. Halleluja. I don't know why I'm even coming here. I don't, it's not supposed to be to this message. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, there are different ways we pray. Es gibt verschiedene Art und Weisen, wie wir beten. There is result in all prayers. Es gibt ein Ergebnis für alle Gebete. You know, whatever you meditate on will give you result. Egal worüber du nachsinnst, wird dir ein Ergebnis geben. You meditate on the problem. Wenn du über das Problem nachsinnst, you see, you are going to get result. Wirst du ein Ergebnis bekommen. You meditate on Christ. Wenn du über Christus nachsinnst, there will be result. Wird es ein Ergebnis geben. Your meditation, dein Nachsinn. Once you are meditating, you are sowing seed into your womb. Wenn du einen Samen in diesen geistigen Schoß siehst, wird es gebären. In Christ, meditating in Christ or meditating in the flesh. Entweder in Christus nachsinnen oder über das Fleisch nachsinnen. Also, we were also in Romans 8, to be carnally minded. Wir waren auch bei Römer 8, wo wir über das fleischlich gesinnt sein if you gesprochen are carnally minded, wenn wir fleischlich gesinnt sind, see, five senses minded, unseren Fokus auf unsere fünf Sinne haben, is dead. Ist das tot? Five senses minded. Die fünf Sinne uns leiden. You know, walking by sight, mind. Per Sicht gehen. You see, the mind, the sight controlling. Wenn das, was wir sehen, uns kontrolliert. That walking by faith. Okay. Let's go there. Romans 8. Amen. Römer 8. Praise the Lord. Halleluja. Romans 8. Said to be carnally minded is dead. Fleischlich gesinnt zu sein ist tot. Verse 5. Vers 5. For that. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the spirit, the things of the spirit. For to be carnally minded is dead. That is five senses minded. Die fünf Sinne nicht leiten. Your money is controlling you. Geld kontrolliert, ist das tot. If problem that you see is controlling you, hast dich kontrolliert, ist das tot. Amen. Amen. A problem. Probleme. You see, different problem that control us. Verschiedene Probleme, die uns kontrollieren. Well, let me use this again. See, what you supposed to use to bless the house of God because of the problem you are facing, you now divert the money there. You are carnally minded and it's dead. Wenn wir unser Geld nach unseren Problemen aufteilen und deswegen das Haus Gottes vernachlässigen, ist das fleischlich gesinnt sein. Weil wir nicht mehr uns vom Geist Gottes leiten lassen, sondern von unseren Problemen, von unseren Sorgen. Amen. Amen. You know, that the lady I talked about, you know, that lady, when she said, her kindergarten, I said, then give her. Give, go and do as he said. Ich habe dann gesagt, ja, dann tu doch das, was dein Pastor sagt. Then I was, you know, I said, I don't go to church. Ich gehe nicht zur Gemeinde, wie du. But I bless the house of God. Aber ich segne das Haus Gottes. All the time. Ständig. Then, If you go to church, du gehst zur Gemeinde, and you listen to message und du hörst dir auch die Predigten an, and you refuse to bless the house und du weigerst God, dich, das Haus Gottes zu segnen, dann wunderst du dich, weshalb Dinge in deinem you Leben cannot zu laufen. Change God. You du kannst Gott nicht yourself ändern, du kannst nur dich selbst ändern. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. She was so carnally minded. Aber sie war fleischig gesinnt. It was always my money, ihr ging's my mal, money. Ihr I Geld, was like ihr that Geld, before. Ihr Geld. Ich war aufgehört. Until the revelation came. Als ich dann die Offenbarung bekommen habe, meine Augen sich geöffnet haben. Christus hat meine Augen geöffnet. To see how Satan steals from wie der Teufel von mir gestohlen through hat. My loving money. Durch meine Liebe no one loved zu money Geld. More than niemand hat Geld mehr geliebt als ich. The Lord opened my eye to see how Satan, der Herr hat how die Augen Satan keep on stealing. Wie der Teufel immer wieder stiehlt. You know, there's a place that you talk. He said how hard it is for those that love money. And that is in Mark 10. Put something here, go to Mark 10. Mark 10. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mark 10. You know, he told this man to sell everything and give to the poor. Dass er alles verkaufen soll und zu den Armen gehen soll. The same thing Elijah said to that genau das gleiche, was Elijah gesagt hat zu dieser Jesus is saying it to somebody hat. Das sagt Jesus hier auch. Amen. Amen. That Jesus beholding him, love him. It's not hate. Elijah did not hate that woman. Elia hat, he loved that woman. Diese Frau nicht gehasst, er hat sie geliebt. That I'm preaching the truth here, I love you. Dass ich die Wahrheit predige, tue ich aus Liebe. If I love myself, wenn ich mich selbst liebe, I will want you to think good of me. Will ich, dass ihr Gutes von and mir I denkt. The other side. Und werde das andere, werde etwas anderes Amen predigen. I don't want to, this church to be like other church. Amen. Amen. Amen. Look at it. Said, then Jesus beholding him, loved him, and said unto him, Markus 10, 27. Verse 21. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. That is very difficult. Markus 10, Vers 21. Mercy, don't read it again because of time. Okay. Mm-hmm. You know, if you look at Abraham, give me your son. Wenn du dir Abraham anschaust, well, like, gib mir deinen Sohn. And Abraham went and wanted to sacrifice his und wollte seinen Sohn opfern. Compared to this man. Compare Abraham to this man. Vergleiche Abraham mit diesem Menschen. Just money. You know, a life and money, which is greater. Geld und Leben, was ist größer? Jesus called money the least. Jesus hat Geld das Geringste said, genannt. You cannot obey the least, you cannot obey the wenn du das Geringste nicht tun kannst, who dann wirst du auch das Geringste obey nicht tun können. Before Christ, you cannot obey. There's nothing you can obey. Call money the least. Denn er nennt Geld das Geringste. So you are deceiving yourself. Wir machen uns dann was vor. Amen. Amen. And said unto him, what thing thou lackest? Go on your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. Go and sell everything and follow me. Geh und verkaufe alles und folge mir nach. You see him? You don't need to have any money. Du musst kein Geld haben. Give them out. Then you can follow me. Gib das alles her und kannst dann noch verse dann 22. You walk away like so many of us we do today. Aber ist er weggegangen, so wie viele von uns weggehen würden. So sad. Traurig. So sad. My money, my money. Mein Geld, mein Geld. You are deceiving yourself. Wir betrügen uns selbst. You see? And it was when I started blessing the house of God, I knew. You see, the chain that was bounding me was loose. Aber als ich dann angefangen habe, das Geld loszulassen, that was how everything just haben mich auch diese Ketten losgelassen. All the victory. Oh, Daddy. Money is bondage. Geld ist gefangen. Because you know, trying to keep it. Versuchen es festzuhalten und es nicht dem Herrn zu übergeben. It's real bondage. Ist Gefangenschaft. It's real bondage. Ist wirkliche Gefangenschaft. He doesn't want anything from you. He wants you to be blessed. Er möchte, dass du gesegnet bist. He wants you to see his life in you. Er möchte, dass die Welt dein Leben in dir sieht. Verse 22. And he was sad at that same. I went away grieved. for her great possession. So my salary. I just give everything. So alles geben. I plan everything down. Ich habe schon alles geplant. Nothing can change it. Das kann nichts ändern. Amen. But Jesus said, I'm the one to change it. Aber Jesus sagt, ich ändere das. It's not that salary that is. That is too just too small. Ist zu klein. Let me give you. Lass du das ich dir meins gebe. And Jesus looked around about and said unto the disciple, how hard shall they that have riches enter into the kingdom of God? Mm. And the disciple were astonished at these words. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. Mm. Holding your money is trusting in your money. Dein Geld festhalten, Leute, auf dein Geld zu vertrauen. If Christ is not your number one, wenn Christus nicht Nummer eins ist, concerning your money, you know, we believe he can take care of our life, but we are the one to take care of our money. Wir glauben, dass er unser Leben kontrollieren kann, aber nicht unser Geld. Take care of my life. Nimm mein Leben, then get my money, I will take mein care Geld, of it. Das nehme ich. You are deceiving yourself. Wir machen uns was vor. That money is tying you down. Dieses Geld schnürt dich. The promotion that could have come is will never come. Diese, begging there like a beggar. Diese Beförderung, dieses Weitergehen, das wird nicht passieren können. Where he wants his children to be. His dort, children wo er seine Kinder haben möchte, why? Because, werden because seine Kinder nicht they never können, believe him. Weil sie nicht an ihn glauben, weil sie ihm nicht vertrauen. They doubt him. Sie verzweifeln an ihm. Praise the Lord. Halleluja. And the disciples were astonished, verse 24, at this word. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard it is for them that trust in their salary to enter into the kingdom of heaven. You cannot enter, talk less of staying there. Du kannst nicht reingehen, geschweige denn bleiben. You are not there, you are still outside. Du bist immer noch draußen. Until you start blessing the du house of the Lord. Du anfängst, Gottes Haus segnen zu können. Until you never, you no longer love your money. Und dein Geld nicht mehr liebst. It's no longer about you. Es geht nicht mehr um dich. If it is about me, here, we will be collecting money here. We can put it in store and they will be paying us. There, everywhere. Amen. But we left everything for the Lord. Würde ich aus allem eine Geldquelle machen. Aber ich habe alles dem Herrn übergeben. People that have a house like this, that Leute, we have, die ein Haus haben, they make wir, big money from machen it. Viel Geld damit. But because of Jesus, aber wegen Jesus, we left all. Haben wir das alles übergeben. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Things are tying you down. Dinge this is not supposed to be the main schnüren uns fest. Amen. That is what you want us to know. Amen. Amen. Things are tying us down that are not supposed Dinge to tie uns fest, us down. Die uns eigentlich Satan goes through things to tie Der Teufel you down. Geht durch Dinge, especially uns money. Gefangen zu halten, besonders durch Geld. Especially money. You know, it tempted Jesus with that money. Er hat sogar Jesus mit dem Geld versucht. Bow down before me. Knie vor mir nieder. Und ich gebe dir alle Reichtümer money. Dieser Welt. And money is cursed. Und the ground is cursed. Das money Geld is cursed. Ist verflucht. And who knows? Praise the Lord. Halleluja. Until you allow Jesus to handle your money. Erst wenn wir zulassen, dass Jesus unser Geld handelt, wird dieses Geld verflucht sein, weil Amen. Wir werden immer wieder von Gehalt zu Gehalt leben. Amen. Amen. If you are believing him, wenn wir an keep ihn glauben, on believing him. Sollten wir weiter and keep glauben. On obeying his voice. Weiter seine I'm blessing Stimme, the house of God as you are, you know, don't allow anything to shake you. Lass nicht zu, dass sich irgendwas davon abhält. Wir werden schwanger und wir werden gebären. Amen. Amen. A time of, you know, a woman, you know, take the time. Yes, the time. Zeit. He said in James again. Look at James again. Jakobus. Praise the Lord. Halleluja. James again. James 1. Jakobus 1. You know, there's no whatever you say, I will believe you. Was immer du sagst, it's not I believe in you, it is the Lord believing you. Es geht nicht um, dass ich dir glaube, sondern dass der Herr dir glaubt. Jede Entschuldigung, die du mir gibst, weshalb du nichts hast, I will believe you, I will even take it. Das akzeptiere ich. But it is not what I believe. Aber es geht nicht um das, was ich dir glaube, sondern was Gott dir glaubt. Er kennt dein Herz. I don't know your heart until he reveals it to me. Erst wenn er mir das offenbart. Then you plan to tell me something. It's your business. Look at it. Einander etwas zu erzählen, was vielleicht nicht mehr stimmt. Verse 25. Jakobus 1:25. But whoso looketh into the perfect law of liberty, believing, that is, if you are obeying Christ, wenn wir Christus gehorchen, and continue therein, und dann weitermachen, amen, you continue, wir machen weiter, he be not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You never give, you know, there's no saint that you will lose for Christ's sake. Kein no Cent wird verloren gehen für Christus. You never lose um Christus anything. Christus willen. Dafür gehen wir nichts. Praise the Lord. Hallelujah. Back to Mark. Let me go a little bit further. In that of Mark 10. Amen. Markus 10. Verse 25. 25. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man. A rich man means somebody with money, or salary. Ein reicher Mensch, dieses Menschen mit Geld. You know, when people read this, you say, I'm not a rich man. Wenn Leute das lesen, you know, denken sie aber, you are richer than. Ich bin aber kein go reicher Africa. Mensch. Aber weißt du, wie viele Leute du reich bist? Geh mal nach you Afrika. Know, what you have that they das, don't have hast, house. Some they don't have house. Einige haben nicht mal ein Haus, ein Dach über dem Kopf. Sind they don't have clothes to wear. Keine Kleidung. They call you rich man. Sie nennen dich einen reichen Menschen. That, you know, as you call people rich man, that's how people call you rich so man. Wie du andere reich nennst, nennen dich andere and reich. And they are reading here, they said they are not the rich people. They wenn are die das lesen, denken, they'll be putting finger to you. Ich bin das nicht, aber du just bist as das. You point finger to others. Genauso wie du dann auf amen. Andere zeigst. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to go to enter into the kingdom of heaven. And they were astonished out of measure, saying among themselves, who then can be saved? Because they know what money is. They know what it is to have money. Praise the Lord. Yeah. You know, let me go forward. And Jesus, looking upon them, said, with men it is impossible. Looking at the money is impossible. Auf das Geld zu schauen, das ist unmöglich. Looking at yourself is impossible. Auf dich selbst zu schauen, das ist unmöglich. Looking at things is impossible. Auf Dinge schaust, ist but unmöglich. See Jesus, wenn du Jesus then siehst, ist es möglich. You see it. Amen. Amen. But not with God. For with God, all things are possible. If you can see me, it is possible. Wenn du Gott siehst, dann ist alles möglich. Amen. Ist alles möglich. Until you see me, it is not possible. Wenn du mich nicht siehst, dann ist es unmöglich. Yeah, until you believe you are just the caretaker of that money. That money belongs to Jesus. Wenn du glaubst, dass du einfach nur der Verwalter bist, und das Geld aber ihm gehört, dann kannst du es auch geben. Diese Schulden, so über die wir uns Sorgen machen. Daddy. It doesn't belong to you. Das gehört uns nicht. To pay. Das wollen wir nicht amen. Zahlen. Amen. It belong to him. Das gehört ihm, dem Herrn. Amen. Amen. Just obey him. Wir sollen ihm einfach gehorchen. Amen. Keep on obeying him. Praise the Lord. Then Peter began to say unto him, lo, we left all. Verse 28. I love this place. We left all. Wir haben alles verlassen. Jenny, please, can you help us to read verse 28? Dann begann Petrus und sprach zu ihm, sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. We left all. Wir haben alles verlassen. Including our business, the fish auch unser Geschäft. Everything, the family, we left unsere Familie, all. Alles haben wir verlassen. Nothing about my mother again, my father again, my brothers and sisters again, my, you know, we left all. Wir haben alles verlassen. We follow you. Um dir nachzufolgen. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that have left house, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel. But he shall receive 100-fold now in this time. It's not when you die. Ich will sterben, sondern jetzt. 100-fold now in this time. Houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecution. Persecution is the pain. Verfolgung ist der Schmerz. The pain, you know, I wanted to use it to buy shoe. Ich wollte now mir die Schuhe kaufen. I've given into the house das of God. This part is persecution. Das ist Teil von Verfolgung. Amen. Amen. I wanted to use it to pay my house rent. Ich wollte einfach meine Miete zahlen. Christ. Ich habe es Christus. And now, you know, bills are jetzt kommen more, Rechnung, Rechnung more. Über Rechnung. And now, you know, I'm paying the landlord is disturbing me. Und der Vermieter hat Stress. Persecution. There are different persecutions. Es gibt verschiedene Arten von Verfolgung. Amen. Amen. Because I obey his voice. Weil ich seiner Stimme gehorcht habe. And you know, persecution is, they are persecuting you for Christ's sake. Sie verfolgen dich wegen Christus. You see, if you have taken that money to do to pay your whatever you want to pay, there will be no persecution. Hättest du das Geld genommen, um es dahin zu tun, wo du es wolltest, wäre da vielleicht keine Verfolgung gewesen. All those that live godly in Aber Jesus, die Leute, die gottesfürchtig in Christus Jesus leben, werden Verfolgung erleiden. You choose the voice of God, you Wenn will du be persecuted. Der Stimme Gottes folgst, wirst du Verfolgung erleiden. Praise the Lord. Halleluja. Then he said, but many that are first shall be last, and last shall be first. It's not hard to see, you know, in this church. Viele von Ersten werden Letzte sein, die Letzten Erste. Here in this church. In dieser Gemeinde. A lot of us, we came years ago. Sind vor vielen Jahren gekommen. Aber manchmal ist es so, als ob wir immer noch Babys and sind. That came later, und die später kommen, gekommen you. Sind, können dir sogar viel beibringen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I want to quickly talk about prayer before we close. Amen. Möchte über das Gebet sprechen. Amen. Amen. We did not go far today, but it's good. Amen. Amen. What is your mind full of? Wovon sind deine Gedanken voll? You know, sometimes our mind is full of our problems. Manchmal sind unsere Gedanken voll von unseren Problemen. Take those problems away from your mind. Nimm diese Probleme weg von deinen Gedanken. Let Christ be there. Lass zu, dass Christus da ist. Allow him to be there. Lass zu, dass er da ist. If Abraham's mind was full of the past, wenn Abrahams Gedanken voll von der Vergangenheit, wäre er zurückgegangen, that's das Land, von dem er ausgegangen ist. Amen. Amen. He refused. He his mind. What is your mind full of? Wovon sind deine your Gedanken mind voll? Is a womb. Unsere Gedanken sind ein Schoß und eine ist Erde. It's a womb. That whatever you keep there, whatever immer, is there, da reinpflanzen, anything you speak, also you are giving birth. Wir gebären damit. You are giving birth to something. Wir gebären etwas. You know, the pregnancy is inside. Diese Schwangerschaft Once you speak, drin, you are giving birth. Gebären wir. Amen. Amen. Ephesians 4:23. Epheser 4, 23. Your mind, the Bible talked about the spirit of our mind. Die Bibel spricht über den Geist unserer Gesinnung. Our mind is a womb that unsere Gedanken, we conceive there, we conceive. Dort empfangen wir. You know, when you are praying, und wir beten. You see, your mind is pregnant. Unsere Gedanken your heart, the part, your mind and your heart, you see. Deine Gedanken, dein Herz. The heart is out of the abundance of the heart. The mouth speaketh. Aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Amen. Amen. By praying, by singing, by worshiping the Lord. Singen, meditating on his love for you. Reading the Bible. Studying. You see, in all this. In all diesen Dingen. You see. You are planting seed. Sehen wir Samen in einen Schoß. Amen. Coming to the church. You are coming here today. You planted a seed into your womb. Gesät in unseren Samen. Amen. Eingesät in unseren Schoß. You don't come here for fun. Wir kommen hier nicht aus Spaß. You say, amen. He said, whatever you live for my, or you give, or you do for my sake. Um seinen Willen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You're coming here at all. Sind. Amen. You are planting seed into in unseren Schoß. That we give birth. Der gebären wird. If you do not abort it. Wenn wir das nicht abtreiben. Amen. Amen. Our gathering together. Go to 2 Thessalonians 2. 2. Thessalonica. Amen. Praise the Lord. Amen. 2 Thessalonians 2. Verse 1 and 2. 2. Thessalonica 2, 1 und 2. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him. Your gathering here together unto the Lord. Versammeln. Amen. You gather unto him. Wir versammeln uns. That you be not soon shaken in mind or be troubled neither by spirits, nor by words, nor by letter, as from us, as the day of Christ is at hand. Praise the Lord. Yeah. praise Jesus. Yeah. And also, the Bible says, where two or three gathered in his name, he's always there. Wie gesagt, dort, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, dort ist er. If you come into the house of God, he sows seed into your womb. In das Haus Gottes kommen, wird seinen Samen in den Schoß sehen. Giving him your time. Ihm unsere Zeit geben. Damit sehen wir Samen in seinen Schoß. We are already in Mark 10, amen. 28 to 31, amen. Amen. Whatever we leave for him. Was immer wir für ihn geben. It means we sow seed. Damit sehen wir einen Samen. It's a seed that you sow. Es ist ein Samen, den wir sehen. And it's a hundredfold return. Hundertfach. Your heart is your womb. Unser Herz ist der Schoß. You know, Deuteronomy 7:17. Let's go there. Let us go to quickly go there. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Deuteronomy 7:17. 5. Mose 7. Don't abort it with unbelief. 17. Wir sollten uns nicht abtreiben durch Unglauben. Without. Der Zweifel. If thou shalt say in your heart, this nation are more than I. You know, if you're believing him is sowing seed in your womb. Dass wir an ihn glauben, bedeutet, dass wir Samen sein, unser Herz sehen. Amen. Mm-hmm. If you are believing him, you are sowing seed in your womb. Sehen wir Samen in unserem Herz. Amen. Amen. This nation are more than I. How can I dispossess them? If you believe this problem is bigger than me, how can I solve it? If you are not pregnant in your womb, wenn du nicht schwanger bist in if you don't believe me in your heart, du nicht in deinem Herzen glaubst, then how can this problem be solved? Wie kann dieses Problem until you are sein? Pregnant, that problem is not solved. Erst, you wenn believe du it. You plant, you sow seed. It's like when a man and a woman they sleep du together. Du siehst Samen, dem du glaubst. There is a seed that is sown. Unser Samen muss eingepflanzt werden. Amen. Amen. You are believing him. You are sowing seed. Damit sehen wir einen Samen. And we are going to give birth. Wir werden gebären. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Mhm. 7:17. And that's why in Jeremiah 29, verse 11 to 13, it says, "Search for me with all your heart." Deswegen in Jeremia 29 steht, dass wir nach ihm suchen sollen mit all unserem Herzen. See, your heart is to be pregnant of him. Unser Herz sollte schwanger sein von Jesus. Allow your heart to be pregnant of him. Unser Herz sollte schwanger sein von Jesus. Search for him with all your heart. Ihm suchen mit all unserem Herzen. If he is in your heart, you are pregnant. Wenn er in unserem Herzen ist, sind wir schwanger. Praise the Lord. Halleluja. In John 6, verse 43. Johannes 6. God kind of fruit. Gottes Frucht. Let's go there. Let us go there. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You see, when we talk about fruit, it's not what this world called fruit. Wenn wir über Frucht reden, ist es nicht das, was diese Welt als Frucht sieht. That is where did I say? Did I say John? No, sorry, Luke 6. Lukas 6. Luke 6. Luke 6, verse 43. From verse 43. I will quickly read because of time. Okay. For a good tree bringeth not forth corrupt fruit. Neither doth a corrupt tree bring forth good fruit. You know, if you plant a seed in the soil, wenn du einen Samen siehst, ist dieser Boden schwanger. Das ist ein Schoß. That's, you know, it's going to grow. Und es wird wachsen. For a good tree bringeth forth not forth corrupt fruit. Neither doth corrupt tree bring forth good fruit. For every tree is known by its own fruit. He's not talking about the natural fruit. What religion calls fruit? What man calls fruit? What Christ calls fruit? Was Christus Frucht nennt. You know what man calls fruit? Adopted children. Das, was der Mensch Frucht nennt, sind giving money to the poor. That's what Geld spenden oder Kinder adoptieren. Wenn du das machst, dann ja, sagen alle, du bist ein religiöser Mensch, du bist ein gläubiger Mensch. Aber Jesus hat nicht Geld ausgegeben für Leute, sondern er hat das Evangelium den Armen gegeben. Amen. Die Armen brauchen nicht dein Geld, sondern Christus. Denn Christus wird für sie sorgen. Wenn du ihnen Geld gibst, werden sie dich feiern. Is somebody getting it? That's Luke, you know, Luke 4. It's still not there. Let's go to Luke. Put something here. Go to Luke 4. Lukas 4. Verse 18. Lukas the Spirit 4, 18. Of the Lord is upon me because he had anointed me to preach the gospel to the poor. The gospel to the poor. Den and Armen not money to the poor. Nicht Geld Amen. Den Armen zu geben. The poor does not need your money. They need the die Armen brauchen nicht dein Geld, sie brauchen ein Evangelium, money frei zu sein. Denn das Geld ist nicht not ihr Problem. Cry, not knowing Christ. Christus not knowing nicht zu kennen, das Leben problem. Nicht zu haben, das ist ihr Problem. Is the Lord that is to bless them, es ist der not Herr, der sie segnet, der sie, der um sie, sich über sie, um sie kümmert. You know, the fruit of this world, they start blessing people with money. Die Frucht dieser Welt heißt dann, Geld auszugeben. Amen. You know, they start their adopted children. They give their, you know what they do. Du weißt, was you know, diese Welt tut. People just say, it's a good damit man. Leute sagen, dass sie gute Menschen it's sind. Aber nur Christus ist gut. No one is good. Keiner ist God. Gut, nur say Gott. Jesus. Das sagt Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. It's only Christ that is good. Und Christus ist gut. Back to Luke 6. Amen. Lukas 6. Verse 44. For every tree is known by its own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of bamboo bush gather they grapes. A good man out of the good treasure of his heart. A good man, that is somebody that is, you know, that Christ is in his mind. That is the good man he's talking about. What religion called good man? Amen. Verse 45. A good man out of the good treasure of his heart. No one is good but God. Lukas 6, 45. Niemand ist gut außer Gott. Do we know that place? Mark 10. When that man called Jesus good master. Jesus, guter Meister, Jesus said, no one is good but God. Hat Gott gesagt, niemand ist gut außer Gott. And here the Bible is saying a good man. Jesus is the one speaking here. Jesus spricht hier. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth. You see, there's a birth coming out. Es gibt eine Geburt, die rauskommt. And somebody is giving birth. Niemand gebärt. You see your words. You see what you are bringing. Your attitude. Your behavior. Amen. Amen. It is not the behavior. It's not what religion called good behavior. Es ist nicht das, was Religion gutes Verhalten. Amen. It's not what you know. What people, countries, or country to country called good behavior. Oder was diese Welt gutes Verhalten nennt. What Christ called good. Sondern das, was Christus gut nennt. It's not, they are not the same at all. Amen? Amen. For of the abundance of the heart, his mouth speak it. Amen. Amen. You are burdened. You know, once you speak, you give birth. You wenn are du sprichst, gebärst du. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, the time has come. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, some prayer does not, they don't sound like prayer. Einige Gebete hören sich wie Gebet an. You know, some prayer does not sound like prayer. Einige Gebete hören sich wie Gebet an. Das heißt nicht, dass es kein Gebet ist. You know, when Mary became pregnant. Als Maria schwanger wurde. Amen. Mm. You know, there was a prayer made there. Gab es ein Gebet. And Mary accepted the prayer. Maria hat das Gebet akzeptiert. And that's how she became pregnant. Und so wurde sie schwanger. Amen. Amen. Then let's go to Luke 1. Lukas 1. Luke 1. Let's go there. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Luke 1, verse 34 to 38. 34 bis 38. Then said Mary unto angel, how shall this be? Saying, I know not a man. Oh, daddy. How is he going to work? Wie wird das funktionieren? I'm not going to work. I don't receive any money. Ich arbeite nicht, ich bekomme kein Geld. Amen. Amen. How is he going to work? Wie wird das funktionieren? My son, the man, who you revealed to me, we don't live in the same country. Die Person, die du offenbart hast, ich lebe nicht mal im gleichen Land wie dieser Mensch. We don't live, we live separate. Ich lebe getrennt von der Person. Die Person kennt mich doch nicht mal. Wie soll das funktionieren? Aber die Kraft des Heiligen Geistes, die ihr verbindet. Gleich ist Maria passiert. Deswegen geht es nicht um das, was wir sehen, sondern wir sollen glauben, an Christus glauben. You know, anything of us today is not natural. Alles von uns ist nicht natürlich. Just like Christ's birth here. Genau wie die Geburt von Christus. Christ is the, how Mary conceived Jesus. It was not natural. Wie Maria Jesus empfangen hat, war nicht natürlich. So also our life today. Genauso unser Leben it's heute. Es ist kein natürliches Leben. And we are also, our focus is so much on the natural. Aber wir wollen das Natürliche. And that is why nothing is working. Aber deswegen because funktioniert we don't nicht. Belong to that natural world wir anymore. Gehören nicht mehr zum Natürlichen. I don't know if somebody is understanding. Amen. Amen. If you leave Nigeria, come here. You are no longer there. The rules and regulation of Nigeria does not work here. Exactly the same thing. Amen. Amen. You know, he said the power, look at it. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee. And the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. That's how we always become pregnant and give birth today. So werden wir schwanger und gebären. Amen. Mm. You believe him. Wir glauben an ihn. You are pregnant and you are going to give birth. It's not believing and not obeying. Amen. Wir müssen glauben und gehorchen. You obey the truth. Wir gehorchen der Wahrheit und so erneuern wir unsere Gedanken. Amen. That's first Peter. Amen. And behold, let me leave there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 38. Look at verse 38. 38. verse 37 and 38. For with God nothing shall be impossible. And Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to your word. And the angel departed from her. You see, when she received it. Ja, wann sie es empfangen hat. When she accepted it, wann sie das Wort akzeptiert hat. Be it unto me according to your word. Es geschehe nach deinem Wort. She believed it. Sie hat daran geglaubt. She became pregnant. Und sie wurde schwanger. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. And also, that you don't know, it is prayer or curses that is coming out from your mouth does not mean it will not work for you. Nur weil du nicht merkst, dass du gerade betest oder merkst, dass du gerade verfluchst, heißt das nicht, dass das sich nicht offenbaren wird. That you don't know that you are praying, that what is coming from your mouth. Nur weil du nicht merkst, dass das, was aus dir rauskommt, gerade Gebet ist. Sprüche 18. Amen. Look at two things that he said, that the Bible said comes out from our mouth. Zwei Dinge, die aus unserem Mund kommen. It also, Romans 12, he said, bless and curse not. Amen. Wir sollen segnen und nicht fluchen. It is blessing or cursing that come out from Segen our mouth. Segen oder Fluch soll aus unserem Mund kommen. Proverb 18. Sprüche 18. Are we there, please? Jenny, can you help us to read 20 and 21? Sprüche 18, 20 und 21. Ich, ne? An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Praise the Lord. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why you have to be aware of what comes out from your mouth. Das müssen wir vorsichtig sein mit dem, was aus unserem Mund kommt. And with the increase of his leaves shall he be filled. Death and life. There's no number three. Das ist nichts Drittes. Amen. Death and life. Entweder no Tod oder Leben. Three. Das ist keine dritte Option. In the power of your tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. Praise the Lord. Yeah. You know that you don't know that it's death or life does not mean it will not accomplish what you send it to do. Nur weil du merkst, dass es Tod oder Leben ist, heißt nicht, dass es nicht seinen Zweck erfüllen wird. You know, it's like electricity. Wie Elektrizität. If you don't know that the wire is naked, put your hand. Auch wenn du nichts von Physik verstehst, dennoch wirst du einen Stromschlag bekommen. That you don't know that it's naked or that it will choke you. That you don't know does not mean it will not do its job. Nur weil du nichts von Physik verstehst, heißt nicht, dass du keinen Stromschlag bekommen wirst. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Knowledge is very important in Christ's world. Wissen ist sehr wichtig im Königreich no, Gottes. Hosea 4:6 says my people perish for lack of knowledge. In Hosea 4:6 lesen wir, dass Gott sagt, dass sein Volk zugrunde geht an Mangel von Erkenntnis. For lack of knowing Christ. Dass wir Christus nicht erkennen. For lack of, you know, being pregnant of him. Dass wir nicht schwanger sind von ihm. Our prayer have your results. Alle Gebete haben ihr Ergebnis. That is why when you are singing, praising him, ihn preisen, you see all this, you know, you are reading the Bible. There is always a result. Es gibt ein Resultat dafür. Because there is the spiritual womb. Weil es diesen geistlichen Schoß gibt. In the other side, if you are praising Satan, aber genauso, wenn du you know, music, Teufel preist. Wir kennen die Musik, die wir uns anhören. Amen. Musik. Damit beten wir auch. Diese Musik, die wir uns anhören, damit beten wir auch. Und wir werden damit auch gebären. You see, all the music, unbelief also music. Unglauben, den wir uns anhören. It's not all music that say Jesus, that they call the name of Jesus, that is music. Nicht jede Jesus-Musik ist Jesus-Musik. Listen to the meaning. Wir müssen der Bedeutung zuhören. The words. Amen. Die Worte prüfen. Amen. It's not those that are complaining. Nicht uns die anhören, wo Leute sich some beschweren. Music is all about complaining, especially in Africa. Da beschwert man sich die ganze God Zeit. God, do it for me. You did it for Moses. Why don't you do it for me? They're born again. Man meckert Gott an und you understand me? Zweifelt they ihn don't an live like servant, you see. He's always do it for me. Why don't you do it for me? Look at Moses. They walk by sight. Und man bettelt Gott in you have not given me the money. You have not given me the job. He gave you Jesus. Jesus is bigger than any money. Jesus He's bigger than any job. Jedes Geld, why don't you Arbeit? Meditate in him and so. Let him and let his faith is magnet. Sinnst du dich über ihn nach? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you are praising Satan, und den Teufel anbetest, gibt es auch Ergebnisse dafür. Because it is also a form of prayer. Weil es auch eine Form von Gebete ist. The song you listen die Lieder, die du anhörst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Speaking to things is also prayer. Zu Dingen zu sprechen ist auch Gebet. Amen. Answering things is also prayer. Dingen antworten. No, Jesus. Let us quickly go to Mark. Mark 11 and see what Jesus did there. Amen. Amen. Go there and see this. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Mark 11. Markus 11. He spoke to the fig tree, replied, the Bible said, he answered the fig tree. Er hat den Feigenbaum geantwortet. You know, Jesus was hungry from verse 11. Markus and Jesus entered into the Jerusalem and into the temple. And when he had looked around about all things. Oh, sorry. Yeah, ma. Okay, it is. It is 11. From verse 12. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. You know, the tree spoke to Jesus. Der Baum hat zu Jesus gesprochen. You know, how did he speak? Wie hat er gesprochen? There was no fruit on es gab keine Frucht an diesem Baum. Then in verse 14, the Bible said Jesus answered and said unto it. Jesus answered the tree. Jesus hat diesem Baum geantwortet. You know, when you go to your account, willst du zu deinem Konto gehen? Mit deinem Konto zu dir sprechen, sagen, da ist nichts drauf. Wenn du deinen Körper siehst, wird dein Körper dir sagen, ich habe immer noch Schmerzen. You answer it. Da musst du antworten. Is somebody getting it? You know, problems speak. Probleme sprechen. They have voice. Sie haben eine Stimme. So loud. Und sie sprechen laut. We don't know how to answer them. Wir wissen nicht, wie wir antworten and sollen. If you do not answer them, wenn wir nicht antworten, werden sie bleiben. Here Jesus was so specific. Jesus war hier ganz genau. Specific. Er hat ganz genau. Say, I curse you. Er hat nicht gesagt, ich verfluche dich, Feigenbaum. You know, sometimes I even make the mistake. Sometimes just say, I curse you. It's not you curse. You tell it what it should become. Sondern du musst sagen, was es sein soll, dass, amen? Dass es sterben soll. Amen. I curse. You know, I say I curse your root. Ich verfluche deine Wurzel. Ich befehle, dass diese Wurzel stirbt. Siehst du hier, dieses Gebet hier? Es ist ein Ewigkeiten. Er hat nicht nur gesagt, ich verfluche dich, Baum. He said, no man eat. Weil niemand isst mehr von it dir. Means you are dead. Du bist tot für immer. You know, he said that is what we are to speak to things. Was sollten wir zu den Dingen sprechen? Dead or life. Leben oder Tod. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. And his disciples heard it. They heard it. Seine Jünger hörten das. You see? And also blessing things is also prayer. Genauso aber auch das Segnen von Dingen ist auch ein Gebet. You see, that is prayer. Das ist auch Gebet. And blessing things is also prayer. Go to Luke 9. Let me show you something. Lukas 9. Go to Luke 9. Let me quickly show you something before we close. Luke 9. Lukas 9. Verse 16. Vers 16. And look at two places we will go to before we close. Luke 9 verse 16. Lukas 9, 16. He said, then he took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he blessed them. You know, bless them. How did he bless them? Wie hat es gesegnet? It is, you know, when you tell God, I bless you. God is not looking for blessing. Gott sucht nicht nach Segen. I bless you. sie sagt, thank you, Father. You see, thank you, Father. Danken, it's blessing him. That's how you bless him. So segnen wir ihn. Nicht nur, indem wir Segen sagen, sondern ihm einfach danken. Das segnet ihn. Amen. Amen. He said he blessed them. How did he bless them? They go to John 6. Johannes and 6. See how he blessed them. Damit wir sehen, wie er das John 6, hat. 11. Johannes 6, 11. The John version of it. Amen. Amen. John 6, 11. And Jesus took the loaves. And when he had given thanks, he distributed to the disciples. Did you see it? He gave thanks. Bedankt beim Herrn und so wurde das, hat er gesegnet. You know these words. All diese Worte. Die wahre Bedeutung dahinter wissen wir gar nicht. How do you bless? Wie segnen wir? It is not just saying bless you. Nicht nur, indem wir sagen, ich segne dich. Amen. You know, we will say, I bless this food in Jesus' name. Ich segne dieses Essen in Jesu Namen. You know, he said he thanked God. Aber was heißt das eigentlich? He gave thanks for it. That's how he blessed. Danke gesagt. So hat er gesegnet. Praise the Lord. Halleluja. All this he wants us to know. Und all das wollen wir erkennen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He wants you to always bless. Wir sollen ständig segnen. The cause, whatever you und nicht have, das verfluchen, was wir haben, auch wenn es nicht funktioniert. Amen. Amen. Bless it. How do you bless it by saying thank you, Father? Indem wir uns dafür bedanken. Amen. Even if it's a bad car, auch wenn es ein schlechtes Auto ist, giving you problem, das immer wieder zusammenbricht. You see, you know, Romans 12. Romans 12. Praise the Lord. Praise the Lord. Romans 12. Römer 12. Amen. Amen. Verse 14. Römer 12, 14. He said, bless them which persecute you. Bless and curse not. Amen. Amen. Bless and curse not. Segnet und flucht how nicht. Do you bless? Wie segnen thank wir? You, indem wir Danke, Vater sagen. Amen. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. For this job, when that diese is Arbeit, so difficult. Die anstrengend ist. Natural is difficult. Die auch but you, what is anstrengend possible? Ist, aber mit dir ist alles möglich. Amen. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. For this uni that I'm für die going Uni, to. Zu der ich gehe. This, it sounds so difficult. Es ist so schwierig, difficult. Es ist anstrengend. But yeah, I know with you, all things are possible. Alles möglich. You are blessing. Amen. You bless it and not complain. Und beschwerst dich nicht. Amen. Darüber. Amen. Your complaining is cursing. Weil wenn du dich darüber beschwerst, you are complaining, you are cursing. Verfluchst du es damit. Praise the Lord. Halleluja. We stop here. Amen. Then we continue from here.